Kundgabe 2914. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.10.1943. Eigenliebe im Jenseits verlängert den Leidenszustand. Hilfswilligkeit. Im geistigen Reich wirkt sich die Liebetätigkeit genauso aus wie auf Erden. In vermehrter Kraftzufuhr, also auch geistigem Fortschritt. Denn jegliche Liebetätigkeit ebnet den Weg zu Gott. Und Gottnähe ist letztes Ziel alles Wesenhaften. Im geistigen Reich wird daher die Liebe gleichfalls gepredigt. Das heißt, die Lichtwesen machen die unerlösten Seelen darauf aufmerksam, dass nur die Liebe ihnen Befreiung bringt. Und sie bringen ihnen auch alle Gelegenheiten nahe, um sich in der Liebe entfalten zu können. Anders als auf dem Wege der Liebe kann keine Seele sich zur Höhe entwickeln. Doch es ist dies im geistigen Reich um vieles schwerer als auf Erden, solange die Seele noch unwissend ist, also noch nicht in der Erkenntnis steht. Denn dann berührt sie nur ihr eigenes Los. Sie sieht nicht die Not anderer Seelen, weil sie noch sehr in der Eigenliebe steht, die ihren unwissenden Zustand verschuldet hat. Und diese Eigenliebe hindert sie an uneigennütziger Liebetätigkeit. Denn es betrachtet die Seele dann sich selbst als Mittelpunkt. Sie fühlt sich unglücklich, und zwar ungerechterweise. Denn ihre Eigenliebe verschleiert ihre eigenen Fehler, wohingegen sie alle Fehler der anderen Seelen erkennt und sich über diese erhaben fühlt. Und also kann sie keine Liebe empfinden für ihre leidende Umwelt. Sie ist hart und gefühllos und nimmt keinen Anteil an den anderen Seelen. Und so lange wird sie auch ihre Not bitter empfinden, die sich nur verringert, so in ihr die Liebe entflammt und sie zur Liebetätigkeit anregt. Und es vergeht oft endlos lange Zeit, bis die Seele weich wird und aus eigenem Antrieb hilfswillig ist. Und doch kann sie nicht anders als durch Belehrung von Seiten der Lichtwesen zur Liebetätigkeit angeregt werden. Denn sie muss in völlig freiem Willen sich zur Hilfsbereitschaft entschließen. Sie muss ihre Ich-Liebe zurückstellen, ihre eigene Not außer Acht lassen und die Not der mitleidenden Seelen zu lindern versuchen. Dann wird ihr bis dahin kraftloser Zustand eine Änderung erfahren. Die Seele wird die Kraftzufuhr spüren und immer fähiger werden, zu helfen und zu wirken in Liebe. Ihr Zustand wird nun immer freier und sie erkennt nun, dass es immer lichter wird um sie. Sie vermag Dinge zu sehen, die sie beglücken. Ihr Wissen wird größer und ihr Wille, zu Gott zu gelangen, immer stärker. Und also wird auch ihr Liebeswirken ein eifriges, denn sie erkennt die Macht und Kraft der Liebe. Sie erkennt ihr Ziel und strebt diesem entgegen. Sie sucht in Gottnähe zu gelangen und sich durch die Liebe zu erlösen. Amen.